Siebenter Artikel. Was lehrt uns der siebente Artikel, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten? Der siebente Artikel des Glaubensbekenntnisses lehrt uns, dass Jesus Christus am Ende der Welt voll Herrlichkeit und Majestät vom Himmel kommen wird, um alle Menschen, die Guten und die Bösen, zu richten und einem jeden den Lohn oder die Strafe zu geben, den er verdient hat.